Husarenoberst Rudolf Christoph, Bilibin Werner Ehrlicher. In weiteren Rollen hörten sie Uwe Detlef Jessen, Reinhard Michalke, Albert Zahn, Hans-Georg Schwill, Detlef Witte und andere. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Mitschinski. Schnitt Monika Bulay, Ton Hans-Jürgen Wollermann. Regieassistenz Detlef Kurzweg und Lothar Hahn. Funkbearbeitung Wolfgang Beck. Regie Werner Grunow.